Deutschlandfunk. Das Feature. Auf einem Betonpodest im vorderen Teil des Innenhofs hat Fadi am Nachmittag eine kleine Leinwand an einem Ständer befestigt. Das Podest dient an anderen Tagen als Bühne. Arabische Jazz-, Rock- oder Folkgruppen spielen dann hier. Gedichtlesungen und Podiumsdiskussionen finden statt. Die Zuhörer heute sitzen so wie ich auf Teppichen und weiter hinten dicht gedrängt in Stuhlreihen. In letzter Minute wurde ein Beamer organisiert, auf einen erhöhten Tisch mitten ins Publikum gestellt. Fadi hat ihn noch mit seinem Laptop verkabelt. Das Team des Jadal, des einzigen politischen Kulturzentrums in Jordaniens Hauptstadt Amman, ist nun soweit. Since I opened until now, I'm fighting to get this license. Seit ich hier eröffnet habe, kämpfe ich darum, eine offizielle Lizenz für das Projekt zu bekommen. It's a very complicated process. Das ist ein sehr komplizierter Prozess in Jordanien. Man benötigt beglaubigte Papiere von verschiedenen Regierungsstellen. Der Hausbesitzer hat mich auch nicht unterstützt. And the owner of the house was not helping me. Jadal, Kontroverse. Ein Zufluchtsort in Amman. Ein Feature von Christoph Burgmer. It took a lot of time to collect those papers and when I finally did, I applied for the license. Es hat sehr lange gedauert, alle Papiere zusammenzubekommen. Als ich den Antrag endlich in der zuständigen Stelle abgegeben hatte, sagte man mir, dass man in der nächsten Woche kommen und das Gebäude begutachten würde. Und ich habe auf sie gewartet. Doch dann ist der Termin Woche für Woche verschoben worden. Da hatten wir schon längst geöffnet. Ich war so beschäftigt, dass ich mich irgendwann nicht mehr dafür interessiert habe. Irgendwann hat man mir mitgeteilt, dass die Unterlagen verloren gegangen wären. Ich war schockiert. Wie konnte es sein, dass sie die Unterlagen, für die ich ein Jahr gebraucht hatte, um sie zusammenzubekommen, einfach verloren haben? Daraufhin habe ich beschlossen, auf die Lizenz zu scheißen. Und in dem Fall, dass sie Jadal zumachen, ich kämpfen und das niemals zulassen würde. And I decided that I don't want this fucking license and if they come to close the place I will fight, like I will not let anyone close this place. Fadi ist 33 Jahre alt, ein drahtiger Mann von 1,75 m. Ich habe ihn zum ersten Mal Ende 2011 auf dem Tahrirplatz in Kairo getroffen. Er war mit einem Freund aus Jordanien gekommen, um sich mit den Shabab, den jugendlichen ägyptischen Revolutionären, auszutauschen, von ihren Ideen und Strategien etwas für die jordanische Demokratiebewegung zu übernehmen. But then my friends were no, apply again, bla bla bla, ich weiß nicht, so again. Freunde haben mich dann überzeugt, die Papiere noch einmal zu besorgen. Vor 6 Monaten habe ich sie abgegeben. Die Stadtverwaltung nennt mir immer wieder neue Termine, aber niemand kommt. Sie finden immer wieder Entschuldigungen. Amman, die Hauptstadt Jordaniens, zieht sich weitläufig über eine Hügellandschaft. Es ist eine rasant wachsende Millionenmetropole. Eine Stadt, die ähnlich den modernen US-amerikanischen Großstädten nur für den Autoverkehr geplant zu sein scheint. Ausnahme ist das überschaubare, aber belebte Zentrum. Nur dort habe ich noch das Gefühl, in einer typisch arabischen Stadt zu sein. In den 30er Jahren war Amman noch ein Dorf mit 400 Einwohnern. Heute gibt es hier in einem Gewirr kleiner Straßen und Gassen Geschäfte, Restaurants und Bars. Dieses Zentrum liegt in einer Senke und ist von 3 steil ansteigenden Hügeln umschlossen, auf deren Höhen sich die Wohnbezirke Jabal Wabda und Jabal Amman befinden. Will man sie zu Fuß erreichen, muss man steile Treppen hinaufsteigen. Das Café Jadal liegt an der ältesten dieser Steigen. It was just by chance a friend of me came from Egypt and I remember we were sitting together in the living room and das Haus haben wir mit Glück gefunden. Ein Freund war gerade aus Ägypten gekommen und eines Abends saßen wir zusammen und haben in der Zeitung nach einem Haus gesucht. Dann haben wir die Anzeige von einem Haus mit 7 Schlafzimmern in Jabal Wabda gefunden. Er ist hingefahren und hat mich angerufen. Ich müsse sofort kommen und mir das anschauen. Ich war beeindruckt, denn solche Häuser habe ich hier noch nicht gesehen. Es ist in klassischer syrischer Architektur mit einem offenen Innenhof gebaut und 1933 errichtet worden. Für Amman ist das sehr alt und der Besitzer verstand nicht, was ein Kulturzentrum sein sollte. Und das hat ihn auch nicht interessiert. Aber es sollte etwas sein, was sozial akzeptiert ist. Es ist eine konservative Familie. Die interessante Frage war, ob Männer und Frauen sich dort gemeinsam aufhalten würden. Ich sagte, es sei keine Moschee. Dennoch war er einverstanden. Er interessierte sich nur für das Geld. Ich habe das Haus dann gemietet und wir haben es ein Jahr lang instand gesetzt. Ich dachte an ein kulturelles Projekt. Es war eine wirkliche Gelegenheit, denn ich wusste nicht so recht, was ich machen sollte. Ich hatte ja meine Arbeit aufgegeben. Es war also eine Alternative. So for me it was a great opportunity and also an alternative for me because I didn't know what to do in my life after I quit working. Nach 2012 entstanden in Amman einige unabhängige Galerien und kulturelle Projekte, die sich mit Kunst und deren Vermarktung beschäftigen. Jadal dagegen ist nicht nur ein Kulturcafé, sondern eher ein alternatives politisches Zentrum. Das arabische Wort Jadal bedeutet Wissen, aber auch Kontroverse. Seit der Eröffnung haben insbesondere syrische Flüchtlinge in Jadal einen Treffpunkt gefunden. In den vergangenen 3 Jahren sind Hunderttausende Syrer vor dem Krieg nach Jordanien geflohen. Das Hohe Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen, UNHCR, geht von knapp 750.000 aus. Dazu kommt noch einmal eine geschätzte Zahl von 200.000 Flüchtlingen, die sich im Land aufhalten und nicht vom UNHCR registriert und unterstützt werden. Während die meisten Flüchtlinge in großen Lagern, insbesondere im Norden des Landes, in Zelt- und Containerstädten leben müssen, haben Zehntausende in den großen Städten des Landes Unterschlupf gesucht. Ihre Situation ist häufig prekär. Sie dürfen nicht arbeiten und halten sich mit Schwarzarbeit über Wasser. Hektisch läuft Fadi, der Gründer von Jadal, an diesem Sommerabend zwischen den Besuchern hin und her. Fast 100 Personen haben sich in der vergangenen Stunde durch die schmale Holztür in den engen Innenhof gedrängt. Sie erwarten offenbar etwas Besonderes. Jeder Platz bis in die hinterste Ecke ist besetzt. Die Bänke und Tische, die an normalen Tagen als Ausstattung des Cafés dienen, waren schon am Vormittag weggeräumt worden. Ich heiße Ayam Ahmed und habe an der Universität Homs Musikerziehung studiert. Ich mache Musik auf der Straße. Unter den Umständen hier verstehen die Leute Straßenmusik, was sonst nicht üblich ist. Seit 2013 spielen wir schon auf der Straße. Wir machen zusammen mit den Kindern des Lagers Musik und übertragen die Konzerte online. Denn das Lager ist von der Außenwelt abgeschlossen und wir mussten mit vielen Problemen kämpfen. Auch damit, dass die Internetverbindung ständig unterbrochen ist. Aber wir haben es immer wieder geschafft. Ich bin Palästinenser aus Syrien und wohne im Lager. Der Krieg hier ist nicht unser Krieg und wir haben nichts mit ihm zu tun. Dennoch wird das Lager ständig angegriffen. Christina ist die einzige Mitarbeiterin, die seit der Eröffnung 2012 ohne Unterbrechung in Jadal arbeitet. Aufgewachsen in Riga als Kind eines syrischen Vaters und einer lettischen Mutter, organisiert sie alle öffentlichen Veranstaltungen. Heute ist für sie ein besonderer Tag. Nach über einer Stunde ist es ihr von Jadal aus endlich gelungen, eine Internetverbindung nach Damaskus herzustellen. Geplant ist ein Musikkonzert via Internet aus Yarmouk. Yarmouk ist ein Stadtteil von Damaskus, 8 Kilometer südlich vom Stadtzentrum. 1948 flohen tausende Palästinenser vor dem Krieg zwischen Israel und seinen Nachbarstaaten dorthin. Für die Palästinenser ist Yarmouk das größte Flüchtlingslager in Syrien. Es ist nicht offiziell vom syrischen Staat anerkannt, sondern gilt als normaler Stadtteil der Hauptstadt Damaskus. Da hier offiziell 112.550 von der UNO seit 1948 registrierte Palästinenser leben, bezeichnen es die Palästinenser als Lager. Die Verbindung nach Yarmouk steht, aber noch ohne Ton. Von der jordanischen in die syrische Hauptstadt, 200 Kilometer. Eine Entfernung wie von Hamburg nach Berlin, denke ich. Hier Frieden, dort Krieg. Wir sehen auf der Leinwand einen jungen Mann vor seinem Laptop sitzen. Auf dem Dach eines Hauses in Yarmouk. Hallo? Seit Beginn der syrischen Revolution 2011 war Yarmouk immer wieder Schauplatz von Kämpfen. Im April 2015 überrannte der Islamische Staat den Stadtteil. Heftige Gefechte zwischen der syrischen Armee, aber auch mit der Freien Syrischen Armee und deren palästinensischen Verbündeten legten Yarmouk in Schutt und Asche. Die Versorgung brach zusammen. Hunger, Krankheiten, Häuserkämpfe und Luftangriffe terrorisierten die Menschen. Die meisten Bewohner flohen. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon bezeichnete Yarmouk Mitte 2015 als Todeslager. Tamam. Ich bin Ayam Ahmed aus dem Lager Yarmouk und spiele Klavier in den Straßen. Das Klavier war bislang hier ein unbekanntes Instrument. Aber trotzdem bringen wir damit Hoffnung an einen Ort der Zerstörung, einen Ort, der belagert ist und in dem es sonst keine Hoffnung gibt. Seit 3 Jahren ist Yarmouk belagert. Ich wollte etwas anderes mit den Kindern machen, als es die Welt um uns herum tut. Jetzt ist alles zerstört und wir können nur noch in Häusern, in geschlossenen Räumen und auf den Dächern Musik machen. Ayam, was bedeutet Musik unter diesen Umständen? Wir spielen Musik, die vom Leiden im Lager erzählt. Wir spielen Musik, denn wir gehören zur arabischen Gesellschaft im Nahen Osten. Musik war immer Teil unseres Lebens. Aber das Wichtigste ist, dass Musik Ausdruck unserer Hoffnung ist. Wir leben noch. Ich und meine Familie leben noch. Und ich hoffe, mit der Musik etwas bewirken zu können. Wenn Mohammed oder andere Kinder mit mir singen, empfinden sie Hoffnung. So Gott will, werden wir überleben. Seit 3 Jahren machen wir das jetzt schon. Kannst du uns etwas von der aktuellen Situation im Camp erzählen? Könnt ihr mich hören? Ja, wir hören dich. Wie ist die Situation jetzt im Lager? Kannst du es bitte wiederholen? Der Ton ist sehr schlecht. Wie ist die Situation jetzt im Lager? Wir gehen in die umliegenden Gebiete, um Nahrungsmittel zu bekommen, die als Spenden geschickt werden. Seit 2015 kommen Spenden an, aber immer nur mit Unterbrechungen wegen der Kämpfe. Ich habe 2 Kinder. Wir haben den letzten Karton mit Lebensmitteln im Februar bekommen. Die Spenden reichen nicht. Es gibt keine Elektrizität und kein Wasser. Es gibt kein Leben. Ayham lässt die Kamera seines Laptops langsam über das Wohnviertel kreisen. Ich sehe auf der kleinen Leinwand eine völlig zerstörte Stadtlandschaft. Ruinen, die an Berlin 1945 oder Kabul 2001 erinnern. Menschen sind nicht zu sehen. Ein Gast im Jadal steht spontan auf und fragt, wie man helfen könne. Ob man Geld oder andere Dinge schicken solle. Nein, vielen Dank. Wir wollen nichts, außer dass es euch gut geht. Wir brauchen absolut nichts. Sie würden es sowieso nicht durchlassen. Gott ist großzügig. Es gibt viele Initiativen, die Hilfslieferungen und Geld zur Unterstützung der Leute hierher schicken wollen. Aber das macht keinen Unterschied. Absolut keinen Unterschied. Nur etwa 5% der Hilfslieferungen erreichen uns. Ich will den Leuten nicht sagen, sie sollen kein Geld mehr schicken. Aber bei Gott, es kommt nicht an. Das Lager ist zu einem Schwarzmarkt geworden. Und die Schwarzmarkthändler wollen nicht, dass die Krise aufhört. Und so hört die Krise auch nicht auf. Ich habe versucht, zusammen mit einem Freund einen Karton Nahrungsmittel zu bekommen. Aber das ist gefährlich. Bis wir da rankommen, sind wir vielleicht schon tot. Und selbst wenn wir einen Karton bekommen, was machen 5 Kilogramm Reis, 5 Kilogramm Zucker und 5 Kilogramm Öl schon für einen Unterschied? Als Ayham spielen will, ist die Internetverbindung unterbrochen. Die Gäste im Jadal sind schockiert. Wir Ich finde die Veranstaltung hier tief beeindruckend. Aus der Mitte des Lagers Yarmouk. Jeder von uns hört, was dort passiert. Jeder versucht, sich vorzustellen, wie sie dort überleben. Die Worte der Lieder erreichen jeden. Musik berührt tiefer als ein geschriebener Text oder selbst ein Roman, in dem die Situation beschrieben wird. Wir beten und hoffen inständig, dass sie durchhalten und dass die Situation sich bald ändert. Ich bin Jordanierin, aber für uns sind Palästinenser und Jordanier dasselbe. Ich bin Palästinenser und Jordanier dasselbe. Ich bin Palästinenser und komme ursprünglich aus Haifa. Ein Teil meiner Familie ist noch in Haifa. Ich war mehr als 40 Mal im Lager Yarmouk. Ich habe Freunde, die jetzt dort sind, und ich habe seit einer ganzen Weile nichts mehr von ihnen gehört. Die Veranstaltung heute ist eine Chance, etwas von Yarmouk zu sehen und zu hören, etwas von der Zerstörung dort. Etwas von der Gewalt und der Tyrannei, der die Palästinenser in Yarmouk ausgesetzt sind. Die Musik und der Gesang aus der Mitte all dieser Zerstörung ist das einzige Licht. Und Ayham will, dass seine Botschaft die Welt erreicht. Normale Jordanier tun viel wegen der Krise in Syrien. Sie fühlen sich mit ihren arabischen Nachbarn verbunden. Das Mindeste, was man tun kann, ist zuzuhören, wenn Leute versuchen, etwas zu sagen. Vor allem Leute, die unter Druck stehen und die sich in einer ausweglosen Situation befinden. Wenn Ayham ein Konzert geben will und Leute von Jadal das organisiert haben, sollten wir auf jeden Fall hingehen und es uns anhören, damit etwas Gutes daraus entsteht, damit es einen Schimmer von Hoffnung gibt. Schon seit einer Stunde versucht Christina, die Internetverbindung nach Damaskus wiederherzustellen. Die ersten Besucher werden ungeduldig und gehen. Ich komme mit einer Gruppe Frauen ins Gespräch. In den offiziellen Medien in Jordanien wird niemals über Jadal berichtet, erzählen sie mir. Die 16.000 Follower auf Facebook bilden deshalb eine alternative Öffentlichkeit. Wir haben per Facebook von der Veranstaltung gehört. Uns alle geht das an. Sowohl als Menschen als auch als Araber. Und auch um zu sagen, dass sein Leben einen Wert hat. Ich komme aus Diraa in Syrien. Mein Vater ist Jordanier mit palästinensischem Hintergrund. Aber für mich bedeutet diese Identität überhaupt nichts. Es wäre für mich das Gleiche, wenn dies im Libanon oder in Ägypten oder sonst wo passieren würde. Die Hälfte ist schon gegangen, aber die andere ist noch da, um Ayham zu hören. Grüße an alle. Die Gruppe ist noch hier, aber ich brauche 5 Minuten zur Vorbereitung. Nur 5 Minuten. Das Internet ist zurück. Ich weiß nicht, warum mehrere Netze ausgefallen sind. Alles nur, um unser Konzert zu unterbrechen. Es gibt keine Erfahrung mit solchen Projekten. Überall, wo ich wegen der Lizenz hinkomme, fragt man sich, was das soll. Bekommst du Geld? Man glaubt nicht, dass ich Jadal nicht aus kommerziellen Gründen betreibe. Deshalb gibt es für Jadal bis heute auch keine Lizenz. Sie können uns jederzeit schließen. Ich glaube, dass dahinter der Geheimdienst steckt. Es ist ihre Art, Projekte und Initiativen in Jordanien indirekt zu bekämpfen. Sie haben natürlich kein Interesse an öffentlichen Auseinandersetzungen. Man will nicht schlecht in der Öffentlichkeit dastehen. Deshalb nutzt man Schleichwege. Ich erinnere mich, dass wir eine gemeinsame Aktion mit Greenpeace hier im Jadal hatten. Wir organisierten ein Konzert, um über das Atomkraftwerk, das in Jordanien geplant ist, aufzuklären und uns dagegen auszusprechen. Am Tag des Konzerts habe ich 5 Anrufe von unterschiedlichen Sicherheitsbüros im Land erhalten. Sie drohten Jadal zu schließen, wenn das Konzert stattfinden würde. Ich sagte ihnen, dass ich nicht der Veranstalter sei, sondern für das Konzert nur die Räumlichkeiten zur Verfügung stelle. Sie sollten mit den Organisatoren sprechen. Das taten sie auch und sagten, dass Greenpeace nicht alle Papiere hätte, um in Jordanien solche Aktivitäten durchzuführen. Sie sagten nicht, dass das Konzert nicht stattfinden könnte. Sie benutzen solche Papierprobleme. Am Ende fand das Konzert doch statt. 200 bis 300 Leute kamen und diskutierten über die Auswirkungen der Atomkraft auf die Natur. The concert was successful and around 200 to 300 people came and we talked about the nuclear, how bad it is for the environment, blah blah blah. In der jordanischen Gesellschaft brachen 2011 Spannungen auf. Inspiriert vom arabischen Frühling in Tunesien und Ägypten demonstrierten Arbeiter, Angestellte und jugendliche Aktivisten für mehr politische Rechte und soziale Gerechtigkeit. Ein Schlagwort war der Ausverkauf des Landes. Denn die tiefere Ursache für den Protest war, wie in vielen arabischen Ländern seit 1999, eine radikale Privatisierungspolitik. Das haschemitische Königshaus geriet dadurch zunehmend in wirtschaftliche und auch politische Abhängigkeit der reichen Golfstaaten, insbesondere vom übermächtigen Nachbarn Saudi-Arabien. Durch die Privatisierung zahlreicher staatlicher Betriebe hatte sich zudem die soziale Situation der Arbeiter und der Mittelklasse dramatisch verschlechtert. Die Jugendarbeitslosigkeit stieg sprunghaft auf über 50% an. Anders jedoch als in Ägypten und Tunesien gab es 2011 kaum Forderungen nach dem Sturz des Regimes. Das Königshaus reagierte besonnen auf die Proteste. Jede Machtdemonstration und der Einsatz von Gewalt gegen Demonstranten wurde vermieden. Doch bis heute sind die Spannungen in der Gesellschaft spürbar. Über 35% der Bevölkerung sind unter 15 Jahre. Es leben fast 1,5 Millionen Flüchtlinge aus dem Irak, Syrien und Libanon sowie fast 1 Million Arbeitsmigranten, zumeist illegal beschäftigt, in Jordanien. Von den knapp 6,5 Millionen Einwohnern sind fast 40% palästinensischer Herkunft. In der Hauptstadt Amman bilden sie mit fast 90% die Bevölkerungsmehrheit. Viele Palästinenser stehen dem arabischen Frühling ablehnend gegenüber. Für sie steht der Palästina-Konflikt mit Israel im Vordergrund. Fadi erzählt mir, dass er seinen Job als Bauingenieur in der Stadtverwaltung Ammans nach 6 Jahren gekündigt und an den Demonstrationen teilgenommen hatte. Doch schon bald verwandelte sich sein demokratischer Traum in die Angst vor gewalttätigen Auseinandersetzungen. Das Risiko, durch einen Sturz des Regimes einen Krieg wie in Syrien auszulösen, in dem ethnische und religiöse Identitäten als Vorwand für totalitäre Ideologien instrumentalisiert würden, schien ihm zu groß. Der Syrienkrieg spaltete die demokratische Bewegung. Linke und säkulare Kräfte solidarisierten sich mit dem Assad-Regime, während vor allem die Muslimbrüder die Freie Armee unterstützten. Den meisten Schabab, den jugendlichen Aktivisten wie Fadi, schien keines von beiden eine Perspektive zu sein. Sie zogen sich zurück und suchten nach Alternativen. Eines der wichtigsten Ziele von unserem Kulturcafé Jadal ist die Herstellung einer Community, ein anarchistisches Modellprojekt ohne Hierarchien. Es ist ein Experiment, um zu sehen, ob es funktioniert. Kann man eine solche, wenn auch kleine Gemeinschaft in Jadal aufbauen? Ich lerne sehr viel von diesem Experiment. Doch solche Experimente sind auch in Jordanien politisch brisant. Als im Jadal ein Hebräisch-Sprachkurs angeboten wurde und man Filme israelischer Regisseure zeigte, verbreiteten sich gefährliche Gerüchte, im Jadal werde Spionage für Israel betrieben. Sie bekämpften mich und verbreiteten Gerüchte, dass das Zentrum für Israelis geöffnet würde und dass Israelis im Jadal verkehren würden und dass ich Beziehungen zwischen Syrern und Israelis herstellen würde. Das haben einige islamistische Aktivisten öffentlich bekannt gegeben. Ebenso, dass wir hier israelische Filme zeigen. Überall in der Stadt wurde es verbreitet. Ich habe trotzdem weitergemacht. Then at some point they stopped fighting, except for one of them that continued. Irgendwann haben sie aufgehört, bis auf einen, der mir Kriminelle aus den palästinensischen Lagern geschickt hat, damit sie mich zusammenschlagen sollen. Er erzählte ihnen dieselbe Geschichte und sagte, dass die Palästinenser sich gegen solche Verräter wehren müssten. He told him that we are going to Amman now to beat up Fadi because he did this and that. Ich hatte jedoch Glück, weil einer dieser Kriminellen einen Freund von mir kannte, einen linken Journalisten, den er anrief und fragte, ob das alles stimmen würde. Dann wurden wir ausgeraubt. Zwei Laptops und andere Dinge wurden gestohlen. Gleichzeitig wurde verbreitet, dass wir Gelder von der syrischen Opposition erhalten würden. Das wurde in Kreisen verbreitet, die das syrische Regime von Amman aus unterstützen. Sie wollten unbedingt etwas gegen mich unternehmen. Es ist meine Theorie. Ich habe aber keinen Beweis dafür. I don't know, it's my theory, I have no proof at all. Vom jordanischen Staat wird jede Art alternativer politischer Aktivität misstrauisch beobachtet und durch administrative Maßnahmen gezielt erschwert. Spenden anzunehmen ist ohne Genehmigung verboten. Nimmt man Spenden aus dem Ausland an, gerät man in Verdacht der Spionage. Für Veranstaltungen darf kein Eintritt genommen werden, weil es keine Betriebslizenz gibt. Was Fadi bleibt, sind nur die Einnahmen aus dem Café, aus Sprachkursen oder Raumvermietungen an Initiativen. Deshalb sind viele Aktivitäten, insbesondere für syrische Flüchtlinge, ehrenamtlich. And Jadal is one of the few places that is supporting the Syrian refugees in Amman through small activities and initiatives. Jadal ist einer der wenigen Orte, an denen syrische Flüchtlinge durch kleine Projekte unterstützt werden. Es ist inzwischen bekannt, dass wenn jemand eine solche Initiative plant, man ihm sagt, dann geh zu Jadal. Vor zwei Wochen kamen zwei Französinnen, die etwas mit syrischen Flüchtlingskindern in den Lagern machen wollten. Ich erzählte ihnen von unseren Projekten mit den Kindern und Familien in der Nachbarschaft und sie veranstalteten Workshops mit ihnen. Wir stellten dann die Kontakte zu NGOs in den Flüchtlingslagern her. Ihre Idee war, die Mütter zu unterstützen, ihnen Mittel zur Verfügung zu stellen, ihre Kinder gegenüber den unmenschlichen Bedingungen des Lagerlebens zu schützen. Sie sollten lernen, eine intensivere Beziehung zu den Kindern aufzubauen, weil viele traumatisiert sind. Sie organisierten Massage-Workshops und erklärten den Müttern, wie sie eine Massage für Babys machen können. Diese Berührungen stärken die Beziehungen. Massage workshops, how to do a massage for your baby, or and this massage thing, this touching thing, you know, increases this connection. Jadal bietet eine breite Unterstützung für syrische Flüchtlinge an. Regelmäßig finden Yogakurse mit den syrischen Frauen statt. Für viele ist dieser Kurs die einzige freie Stunde in der Woche. Außerdem gibt es eine Gruppe für Mütter mit kleinen Kindern nach dem PKIP-Konzept. Diese Mütter haben durch ihre Erlebnisse im Krieg und auf der Flucht häufig die Gefühle für ihre Kinder verloren. Aber psychologische oder therapeutische Betreuung für Flüchtlinge gibt es in Amman sonst nicht. So the Children Initiative is something that we started around 2 years ago. Vor 2 Jahren haben wir mit der Kinderinitiative begonnen. Am Anfang war es sehr chaotisch. In der Nachbarschaft haben einige syrische Familien gelebt, weil es hier günstige Wohnungen gibt. Sie hatten Kinder von 1,5 bis 12 Jahren. Es gab viele Kinder und die Wohnungen sind winzig. Zuerst haben sie auf der Treppe gespielt, bis sie uns entdeckten, Jadal, und hier auch willkommen waren. Irgendwann kamen sie jeden Tag. Dann haben wir mit Freunden überlegt, ob wir die Kinder nicht unterrichten könnten. Selbst die 10-11-Jährigen wussten nicht, wo sie hier sind. Sie haben keine Vorstellungen von Grenzen und fühlten sich irgendwie verloren. Ich heiße Dua und bin 10 Jahre alt. Ich komme aus Ost-Ghuta. Ich bin hier mit meiner Familie. Ich mag Jadal sehr, denn sie bringen uns hier etwas bei. Wir lernen so viel. Seit 1 Jahr kommen wir hierher. Aber wir sind schon 3 Jahre hier. Sie bringen uns viel mehr bei und helfen uns besser als in der Schule. So then we decided, okay, maybe we can just organize it somehow. That we communicated to the kids and then slowly also to their parents. Dann begannen wir es systematisch zu organisieren und sprachen mit den Kindern und auch mit den Eltern. Und dabei stellten wir fest, dass keines der Kinder eine Schule besuchte. Am Anfang dachten wir, okay, aber die Kinder lernten so schnell und waren so fordernd, dass wir an unsere Grenzen kamen. Und obwohl wir von dem jordanischen Schulsystem nicht überzeugt sind, dachten wir, dass es besser sei als nichts. Wenn sie zurückgehen oder in ein anderes Land, haben sie vielleicht irgendetwas davon. Also haben wir mit den Eltern gesprochen. Das war sehr schwierig. Sie haben uns nicht getraut. Jordanier zu treffen, das hat ihnen Angst gemacht. Sie mussten ihre Isolation aufgeben, auf die Straße gehen. Es ist eine große Herausforderung für sie, die Kinder in ein anderes Stadtviertel in die Schule zu schicken. In dem Nebenraum des Innenhofes sitzen 6 Kinder zwischen 8 und 12 Jahren um einen Tisch herum. Gerade ist die Arabischstunde vorüber. Ich will wissen, was sie später einmal werden wollen. Lehrerin und Anwältin, sagen sie, weil man dann Recht von Unrecht unterscheiden lerne. Especially that all these families, they come from Al-Ghouta, which is the suburbs of Damascus. Alle diese Familien kommen aus Al-Ghouta, einem Vorort von Damaskus. Die Eltern selbst sind Analphabeten. Insbesondere die Väter sagen, dass wenn sie nicht in der Schule gewesen seien, es für die Kinder auch nicht wichtig sei. Dafür will man kein Geld ausgeben. Also haben wir Gelder für das Projekt bei unseren Freunden und der Familie gesammelt. Im ersten Jahr haben wir 11 Kinder in die Schule geschickt. Die Schule in Jordanien ist zwar kostenlos, aber man muss für den Transport, die Schuluniformen und das Material bezahlen. Pro Kind mussten wir ohne Transport schon 45 Euro rechnen. Nach der Schule sind die Kinder hierher gekommen. Zusätzlich haben wir einen Kindergarten eröffnet. Syrer dürfen in Jordanien ohne Genehmigung keine Arbeit annehmen. Manche Väter versuchen deshalb schwarz zu arbeiten. Greift man sie auf, werden sie ausgewiesen. Für die Frauen ist es dagegen einfacher. Sie können kochen, putzen oder andere Hausarbeiten machen. Das fällt weniger auf. So sind es die Frauen, die häufig das Einkommen für die Familie erwirtschaften. We have the kindergarten 3 times per week for 3 hours. And sometimes when the moms needed to go, they would just drop their kids and go. Wir öffnen den Kindergarten 3-mal die Woche für jeweils 3 Stunden. Manchmal kommen die Frauen einfach so vorbei, geben ihre Kinder ab und verschwinden. Wir hatten auch spezielle Programme für die älteren Kinder in den Schulferien. Es gab so viele psychologische Probleme. Manche Kinder konnten nicht viel sprechen, andere trauten sich nichts zu, andere wiederum waren extrem aggressiv. Viele waren durch den Krieg traumatisiert. Wenn die Kleinen ein Flugzeug hörten, haben sie sich versteckt. Wir machten alles, Massage, was auch immer uns einfiel. Hear a sound of a plane, the small ones would go to hide sometimes. Massage sessions, we had lots of whatever could come into our mind as something helpful. Mit der Zeit wurde die Beziehung zu den Kindern immer enger. Dann kam das zweite Jahr, dieses Jahr, und 27 Kinder konnten zur Schule gehen. Es waren sogar einige aus unserem Kindergarten dabei. Inzwischen hat sich die Situation verändert. Ein Großteil der syrischen Flüchtlingsfamilien, die die meist baufälligen Häuser rund um das Kulturcafé Jadal bewohnt haben, sind vor 2 Monaten in die Lager in die Wüste an der Grenze zu Syrien zurückgekehrt. Heute sind die Kinder auf der steilen alten Treppe verschwunden. Anfang 2015 hat der jordanische Staat zusammen mit dem Hohen Flüchtlingskommissariat UNHCR Magnetausweise für syrische Flüchtlinge in den jordanischen Städten eingeführt. Nur mit dieser Karte hat man Zugang zur Gesundheitsvorsorge und kann seine Kinder in die Schule schicken. Selbst wenn man sich legal in Amman aufhält, muss man hohe Hürden überwinden, die Karte zu bekommen. Eine medizinische Untersuchung ist verpflichtend. Sie kostet pro Person knapp 40 Euro und man muss den Nachweis erbringen, dass man sich legal in Amman aufhält. Jordanier können eine Kafala, eine Bürgschaft für Flüchtlinge, übernehmen, doch viele Jordanier lassen sich dafür bezahlen und die meisten syrischen Familien haben kein Geld. Ich weiß, dass häufig große Familien mit 7 bis 12 Personen aus den Dörfern in der Gegend um Damaskus vor den Kämpfen fliehen. Wie sollen sie das Geld aufbringen? Eine Frau, die ich in Amman kennengelernt hatte, erzählte mir von den Lagern. Blechcontainer mitten in der Wüste, kein Baum, kein Strauch. Unerträgliche Hitze drinnen und draußen im Sommer, Kälte im Winter. Wird eine Person ohne die Magnetkarte in Amman aufgegriffen, wird sie sofort nach Syrien ausgewiesen. Zeitgleich reduzierte die Weltgesundheitsorganisation WHO aus Geldmangel ihre finanzielle Unterstützung für Familien. Anstelle von 31 Euro pro Person und Monat für Lebensmittel bekommt man jetzt noch 15 Euro. Ein Liter Milch kostet in Amman 1,30 Euro, 5 Kilo Reis oder Zucker je 12 Euro. It's very empty now. For me it feels now like it's a little bit like a ghost, because the kids were all the time on the stairs, you know, and you could hear, you can hear them from the very beginning of the street. Es ist jetzt sehr leer, ein wenig wie in einer Geisterstadt. Die Kinder waren immer auf der Treppe. Jetzt ist alles sehr still und hässlich. Ich hoffe, sie werden eine positive Erinnerung an Jordanien haben. Denn die Kinder haben schlimme Erfahrungen mit Gewalt machen müssen. Niemand kümmert sich um sie. Sie werden benutzt und haben in der Situation keine andere Wahl. No one is fair to them, you know, because everyone is either using them, either putting them in a situation where they just don't have choice. والمعاني نسيت الكلمات التي أنطق منها الأغاني نسيت اسمي. Ich habe meinen Namen vergessen. Ich habe die Buchstaben und die Maße vergessen. Ich habe die Worte vergessen, mit denen ich meine Lieder singe. Ich habe meine Stimme, mein Bild und selbst meinen Platz vergessen. Ich habe den Weg zum Himmel vergessen. Zu den Menschen, zu vergangenem Ruhm. Zwei Torsos, ineinander verkeilt. Wasserleitungen laufen durch Beine und Arme. Ein Henkerseil hängt an einem. Ich schaue mir die Ausstellung eines jungen syrischen Künstlers aus einem Flüchtlingslager an. In dem großen Raum mit einer Treppe, die auf eine Empore führt, sind über 50 Radierungen und Zeichnungen zu sehen. Alle handeln vom alltäglichen Elend des Krieges. Entstanden sind sie in den vergangenen 2 Jahren. Der Künstler lebt in einem Flüchtlingslager weit entfernt von Amman, sagt Fadi. In seinen Bildern ist das Innere der Menschen zu sehen. Die Albträume, die die Realität erzeugt. Ein Blick in die innere Deformation jedes Einzelnen. Ich sitze mit Hassan am Kaffeetisch. Seit 3 Monaten lebt er im Jadal. Er hat eine Matte und einen Schlafsack in der kleinen Bibliothek, in der Bücher in zahlreichen Sprachen von einer besseren Welt erzählen. Die Bücher sind Geschenke von Besuchern und Unterstützern. Gelesen werden sie selten. Er wolle nicht über seine Flucht reden, sagt Hassan, sondern über die Lebens- und Arbeitsbedingungen syrischer Flüchtlinge in Amman. I tried to work, but they use me a lot. Like working 12 hours, 13 hours, like I didn't find. Ich versuchte also Arbeit zu finden, aber man hat mich nur ausgebeutet. Es gab nur Arbeit, die 12 oder 13 Stunden am Tag war, 7 Tage die Woche. Als ich nach einem Job für 8 Stunden gefragt habe, haben sie mich ausgelacht und gesagt, dass es sowas für uns nicht gibt. Ich musste darauf eingehen, weil ich Geld brauchte. Am Anfang habe ich in einer Schlachterei gearbeitet. Wir waren 13 Arbeiter, im Monat habe ich 400 Euro verdient. Ich habe ein Zimmer in einem Haus gemietet, es hat 300 Euro im Monat gekostet. Ich musste schnell etwas finden, weil ich sonst obdachlos gewesen wäre. Einen Monat habe ich gearbeitet und musste zusätzlich Geld leihen, um die Miete zu bezahlen. Hassan ist ein Flüchtling aus Syrien. Seinen wirklichen Namen darf ich nicht nennen. Er hat Angst, nach Syrien abgeschoben zu werden. Dann würde er sofort zum Militär eingezogen. Denn schon von 2007 bis 2009 hat er als Krankenpfleger in einem Militärkrankenhaus gearbeitet. Als man ihn 2012 einziehen wollte, ist er nach Jordanien geflohen. Will man als Flüchtling offiziell in Jordanien arbeiten, muss man eine Genehmigung beantragen. Sie kostet 450 Euro und ist 1 Jahr gültig. Und sie gilt nur für einen Arbeitgeber. Der Name des Arbeitgebers wird in die Papiere eingetragen. Will oder muss man den Arbeitgeber wechseln, muss man eine neue Genehmigung beantragen und erneut 450 Euro zahlen. Genehmigungen werden fast ausschließlich für niedrig qualifizierte Arbeiten, zum Beispiel als Hausmädchen, Reinigungskraft, als Arbeiter auf dem Bau, in den Fabriken oder in Restaurants erteilt. Und nur dann, wenn man einen jordanischen Bürgen vorweisen kann. The best salary I've got here, it was like 500 GD. It was in Den besten Verdienst hatte ich in einem Job in einer Fischfabrik. Dort habe ich 600 Euro verdient. Die Fabrik war 3 Stockwerke hoch und man arbeitete rund um die Uhr. Ich habe in der Nacht gearbeitet. Am schlechtesten bezahlt waren diejenigen, die die Fische vorbereiteten. Das haben die Ägypter gemacht, weil es noch schlechter bezahlt war und sie sowieso 3 Jobs gemacht haben oder 2 Schichten hintereinander. Sie gaben dir das Gefühl, dass sie dich besitzen. Diese ganze Situation hatte mich in viele Schwierigkeiten gebracht. Ich war müde. Ich sagte einfach, fuck alles, ich will nicht mehr so arbeiten, das ist zu viel Erniedrigung. Dann hatte ich keine Wohnung und keine Arbeit mehr. Zuletzt bin ich einen Monat in einem billigen Hotel untergekommen und dann war mein Geld weg. Sein letzter Zufluchtsort war Jadal. Hassan erzählt mir von seinen Eltern, die aus dem Golan stammen und 1973 vor dem Krieg mit Israel nach Damaskus flohen. Die Geschichten ihrer Flucht haben seine Kindheit begleitet. Er erzählt von seiner Schwester in Istanbul, seinem Bruder in Beirut. Die Familie sei über alle Kontinente verstreut. Und er erzählt mir von Afrika und seinem Traum, mit Tieren zu arbeiten. 28 years old. Ich bin 28 Jahre alt. Ich denke jetzt, dass mir dasselbe wie meinen Eltern geschieht. Als ich nach Jordanien kam, dachte ich noch, dass meine Erfahrung anders sein wird als ihre. Nach einer Zeit aber hatte ich das Gefühl, dasselbe durchzumachen wie sie. Das ist das Leben. Zwei Monate vor meinem Besuch wurden er und auch Fadi, der Gründer von Jadal, verhaftet. Sie verbrachten einige Tage im Gefängnis. Man hatte das Gerücht gestreut, im Jadal würden Drogen gehandelt. Doch über das Gefängnis wollen sie nicht sprechen. Fadi schaut mich lange an. Das Wichtige ist doch nur, die Leute zum Nachdenken zu bringen. Und schließlich gäbe es erste Erfolge. An der Treppe haben erst kürzlich 2 weitere politische Projekte eröffnet. In einem werden alte Möbel gesammelt, restauriert und an Flüchtlingsfamilien weitergegeben. Das andere ist ein soziales Restaurant. Jeder, der dort essen geht, zahlt für eine weitere Mahlzeit, die dann ein Flüchtling bekommt. I would be in danger to criticize directly the regime or some of the actions or policies of the regime. Ich wäre in Gefahr, wenn ich das Regime direkt kritisieren würde oder seine Handlungen oder Politik. Ich bin nicht daran interessiert, die Regierung zu kritisieren. Mich interessiert die Überzeugung der Menschen. Die Werte der Menschen sind mir wichtiger, als immer wieder nur zu kritisieren ohne Ende. Wir müssen ein neues Bewusstsein schaffen, um eine Alternative zu haben. Im August 2015 erhielt Jadal offiziell die Genehmigung zum Betreiben des Kulturinstitutes. In den 3 Jahren vorher haben sich 15.000 Euro Schulden angehäuft. Jadal, Kontroverse, ein Zufluchtsort in Amman. Ein Feature von Christoph Burgmer. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2015. Es sprachen Daniel Berger, Isis Krüger, Jean-Paul Beck, Jonas Minte, Jonas Beck und Sigrid Burgholder. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Angelika Bruchhaus. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Karin Beindorf.